Ja, liebe Leute, für euch momentan an den Turntables Tilman Uhrmacher. Und ihr hört, was hier los ist. Die Stimmung ist am Kochen und Leute, hier geht's ab. Wer noch Bock hat, vorbeizukommen, Leute, schwingt die Hufe, wenn ihr in der Nähe seid, zur Heimat an euren Rechnern habt und noch nicht wisst, was ihr heute tun wollt, kommt vorbei und zieht euch dieses Event rein. Thank you. Mixer in Kassel 2002, Tilman Uhrmacher! Ladies and gentlemen, please welcome from St. Wendel Saarland, COD Project! Oh. We'll be right back. Podcaster, wie geht's euch? Wir brauchen jetzt alle Hände! So, unsere nächste Single ist die neue. Die ist mit unserem DJ Luna zusammen, der steht hier. Gibt auch einen Dr. Motte Remix, der läuft hier auch irgendwo rum. Natürlich der Peter und der Cassius. Das ist Helden 2002. Und ich glaube, nichts passt besser zu der Burg hier. Wirklich nicht. Zeit ist unser Trommler auch schon gekommen hier. Bisschen spät, aber zur Strafe muss er mal eine Minute alleine spielen jetzt.